Sie verpassen einen Termin beim Jobcenter. Ihnen werden 10% Ihres Hartz-IV-Satzes gestrichen. Sie lehnen einen Job ab, weil Sie inzwischen Angst haben, vor die Tür zu gehen. Jetzt bekommen Sie nochmal 30% weniger Geld. Bis zu 60% der Leistung konnte man Hartz-IV-Empfängern bis vor kurzem streichen, wenn sie ihren Pflichten nicht nachkamen. Erst 2019, also etwa 15 Jahre nach Einführung von Hartz-IV, entschied das Bundesverfassungsgericht, dass das zu viel ist. Jetzt sind noch maximal 30% erlaubt, also Kürzungen bis auf 280 von 420 Euro. Sie stehen jetzt unter andauerndem Stress. Sie wollen überleben. Sie wollen nicht auffallen. Sie wollen niemandem zur Last fallen. Deshalb rauchen sie. Deshalb essen sie ungesund und deshalb trauen sie sich nicht, zum Arzt zu gehen. Arme Menschen sterben früher als reiche Menschen. Sie haben im Schnitt etwa 10 gesunde Lebensjahre weniger. Mit denen da draußen haben sie keine Berührungspunkte mehr. Mit denen, die in Cafés sitzen und an Kulturveranstaltungen teilnehmen. Die Trennung zwischen Zivilisation und Kultur existiert, um das eine als notwendig und das andere als überflüssig darzustellen. Damit das Überflüssige denen exklusiv bleibt, die über das Notwendige nicht nachdenken müssen. Vielleicht haben Sie mal Brecht gelesen und denken das jetzt, da Sie seit Jahren nicht mehr an einem schönen Ort waren, in einem Museum oder auf einem Konzert. Wahrscheinlich denken Sie das aber nicht. Wahrscheinlich fühlen Sie sich klein und machtlos. Und kein gesellschaftlicher Diskurs über Verteilungsgerechtigkeit kann Ihnen daraus helfen. Es geht nicht mehr um Sie da draußen.